Fantastik aus Studio 13. In dieser Reihe bringen wir heute als Ursendung ein Hörspiel von Eike Gallwitz. Es trägt den Titel Das Puppenhaus. Näschen. Halt den Schnabel, du Muschi. Das habe ich doch wahrhaftig. Das kommt davon, ich werde immer vergesslicher, immer nervöser. Die Vorhänge. Verschwinde! Ärgere meine Klemmertine! Ruhig. Willst du wohl aufhören zu schreien? Komm, ganz ruhig, ist ja nur das Kreuzchen. Ah. Und diese Schande. Verschwinde! Ich hab dir erst gestern eine Puppe geschenkt. Ärgere meinen Papagei nicht immer mit einem blöden Kreuzchenruf. Du hast geschlafen. Hörst du geschlafen? Verdammte Frauenzimmer, verrückt, verrückt, alle verrückt hier. Da soll man. Da soll man arbeiten. Sagen Sie mal, Bläuler, ich bin zwar nur Ihr Assistent Balsen. Keks. Ja, wie der Keks, aber mit 2 A. Hätten den Beruf wechseln wollen. Und Ihnen als dem großen Kommissar Bläuler untergeordnet. Darf ich fragen, sind Sie je in einer Oper gewesen? Ja, dienstlich. Die Königin der Nacht sang so schrill, dass sie von ihrem Partner ein Messer zwischen die Rippen bekam. Soll das ein Witz sein? Es ist mein tödlicher Ernst. Aha. Und was belieben Sie zu tippen? Morgens früh um 9, mitten im Mai, während ein außergewöhnliches Hitzehoch über Deutschland steht. Vorbote natürlich der kommenden Klimakatastrophe. Oh, das Thermometer zeigt ja bereits 27 Grad Celsius und noch vor Abend werden wir es mit hitzebedingten Selbst- und Eifersuchtsmorden zu tun bekommen. Bitte? Soll ich lesen? Mhm. Ein einziges Wort, groß geschrieben. Eine Beleidigung, die mit A anfängt. Es gibt nur einen Schluss, Sie mögen mich nicht. Nein, keine Opern am frühen Morgen. Aber es aktiviert mein Gehirn. Nur ich habe noch nicht gemerkt, dass da irgendetwas zu aktivieren wäre. Vielleicht sollte ich die Dienststelle wechseln. Den Beruf? Herr Bläuler. Schaffen Sie sich einen Walkman an, oder wie diese Dinger heißen. Dann höre ich das Telefon nicht. Zum Teufel, das hier ist eine Dienststelle. Kein Musikstudio. Bläuler. Wie? Ja, einen Moment. Hast du was mit kopflosen Ungeheuern zu tun? Ja, das ist wieder diese Verrückte. Gib her. Ja? Ja? Schon wieder? Ja, natürlich, das ist ganz furchtbar. Und sie träumen immer davon. Wie schon jede zweite Nacht? Entsetzlich. Nein, ich kenne selbst Albträume. Ja, jeden zweiten Tag in meiner Dienststelle. Ja, keine Ironie, bitte. Wer ist denn diese Verrückte? Aber da können wir gar nichts machen, gnädige Frau. Auf Träume haben wir keinen Einfluss. Wie? Eine Leiche? Eine ganze Anzahl von Leichen? Oh, nein. Ja, und wo? Das wissen Sie selbst nicht. Willst du den Therapeuten spielen? Ja, wenn Sie etwas gefunden haben oder einen begründeten Verdacht, kommen Sie mal bei uns vorbei, ja? Was? Die Mordkommission. Erster Stock, linker Flur. Ja, bist du verrückt geworden? Ich muss leider Schluss machen. Ein dringender Fall von Berufswahnsinn. Oh, wer war denn das? Eine Verrückte. Hat im letzten Jahr schon 3-mal angerufen. Erzählt immer was von Kopf abschneiden. Fürchtet um ihren eigenen Kopf. Träumt immer davon, sagt sie. Eine Verrückte. Ja, was will sie denn bei uns? Soll zum Psychiater gehen. Das habe ich ja auch schon geraten. Und weißt du, was sie geantwortet hat? Was ist das, ein Psychiater? Benito, tanze, Benito, tanze. Ja, das war die Melodie. Weißt du noch? Warum tanzt du nicht? Komm. Hatte ich nicht ein weißes Kleid an damals? Cumana? Carupano? Ein schwarzes. Nein, schwarz. Das war später, viel später als ich schon. Aber warum trägst du schwarz um diese Jahreszeit? Mein kleiner Rabe, vergnügt sollst du sein. Reisen werden wir wieder. Bald. Tanze, Benito. Hört denn das nie auf? Ich dring dir den Albtraum. Weg mit dir. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann nicht. Setz dich, gut. Ja, setz ja. Dich hier. Nimm einen Schluck. Oh. Das beruhigt. Americano soy, Americano soy. Du trinkst in letzter Zeit ziemlich viel. Ab und an. Es ist gut für meinen Kreislauf. Nur für deinen Kreislauf? Schweig. Hedwig. Hedwig? Ich muss mit dir reden. Wer ist das? Ich kenne keine Hedwig. Bist du verrückt geworden? Ja, vielleicht werde ich es, wenn das so weitergeht. Wenn das so weitergeht? Benito, du bist ein genialer Präparator. Wirklich, wir sind am Ende. Ja, das kann man wohl sagen, ja. Fast am Ende. Einer fehlt noch. Der Wichtigste. Oh, ja. Du hast mir geschworen, vergiss das nie. Ach, wie könnte ich je vergessen? Vergessen ist unsere einzige Chance. Wäre unsere einzige Chance. Du bist wieder mal sentimental, wie jedes Mal, wenn du gearbeitet hast. Ach, das ist doch keine Arbeit. Ist eine Arbeit, wie jeder andere auch. Meine Hände, schau doch, meine Hände, die beginnen zu zittern. Gestern habe ich einen falschen Schnitt gemacht. Was, du bist doch erst 60. In diesem Jahr werde ich 65. Nun, was soll ich sagen mit meinen 81 Jahren? Ach du bist 10, du bist es doch immer gewesen. Ach was, das ist die pure Notwendigkeit. Anders hätte ich nicht überlebt. Hedwig. Moira. Ja. Hedwig. Moira. Ich kann nicht mehr. Nimm dich zusammen. Hier. Trink noch einen Schluck. Habe ich nicht gesagt, es ist bald zu Ende? Wir werden ein sorgenfreies Leben führen. Der Preis der Modelle ist ständig gestiegen. Dank deiner Arbeit. Die Puppen sind preziös, einmalig. Ich bekomme inzwischen 6-stellige Summen dafür. Ich kann nicht mehr. Ich bin ausgebrannt. Leer. Nur noch eines. Ein einziges Modell. Dann sind wir überm Berg. Ja. Der Berg. Wie? Der Berg der Rache. Der wird auch uns verschlingen. Was redest du da? Marahuaca. Ja. Moira. Marahuaca. Benito. Mein kleiner Benito. Wir werden zurückkehren. Caracas. Und dann die Strände, die Inseln. Wir werden ein glückliches Leben führen. Du vergisst eins, du bist... Wir sind alt. Rede mir nicht vom Alter. 80 ist kein Alter. Eine Zigeunerin hat mir als Kind geweissagt, ich werde über 90. Maja, ich habe schreckliche Träume. Bist du das Käuzchen? Na, siehst du. Noch ein Modell, ein einziges. Sein hübsches, zärtliches. Das verkauft sich am besten. Und dann Caracas. Steuermann, halt die Wacht! Steuermann, lade die Wacht! Ja, ich verstehe. Ich mach ja schon aus. Wo bleibt der Walkman? Ja, wissen Sie, meine Frau, sie ist gestern in die Kur gefahren und da hat sie... Das Ding so zum Vergnügen, ja, um Opernmelodien. Na, ich brauche eine Kur, seit ich mit Ihnen zusammenarbeite. Sie haben doch selbst meine Versetzung verweigert. Stimmt. Na, ich brauche sie. Für meine notorisch schlechte Laune. Für nichts anderes? Doch, für den Telefondienst. Na los! Balsen. Ach, Sie sind es. Was, schon wieder? Jetzt geht es um Sie selbst? Aber, ich verstehe. Verstehe. Er versteht ständig. Ja. Da, was wir da machen können, liebe gnädige Frau, wir können doch nicht... Immer nur nachts? Wie stellen Sie sich das vor? Wir können doch nicht aufgrund eines reinen Verdachtes... Was? Sie haben sich selbst ohne Kopf gesehen. Hier, was geschah denn mit Ihrem Kopf? Gib mal her, gib ihn. Gnädige Frau, ja, Kommissar Bleuler. Wie? Ja, wir haben zu arbeiten. Ich empfehle, nehmen Sie ein Schlafmittel. Du kannst doch nicht. Du, ich kann auch ganz andere Dinge. Die Frau hat Wahrträume, sagt sie. Sie hat das Feuer bei Bauer Hinrichsen vorausgesagt. Und auch, dass die Kleine von Krämer Peters im Dorfteich ertrinken würde. Es gibt Dinge, die unser gemeiner Alltagsverstand... Sich nicht träumen lässt. Also hör zu. War da raus. Es wird dich beruhigen. Es wird sie beruhigen. Und nimm den Veit mit. Der hat eine Pflegeausbildung, bevor er zur Polizei kam. Kopflose Ungeheuer. Also allmählich werde ich selbst zu einem. Etwas Musik zur Beruhigung. Frau Marbrecht? Frau Marbrecht? Hallo? Oh, scheint niemand da zu sein. Oh, da drüben, der Schuppen. Komm, Veit. Ich habe nicht hereingesagt. Entschuldigung, Frau Emma Marbrecht. Bin ich nicht. Das nehme ich an. Sie ist nicht zu Hause. Das haben Sie ja gemerkt. Ja, wann meinen Sie, könnte ich Sie antreffen? Ich bin nicht der liebe Gott. Ja, das habe ich fast vermutet. Aber... Präparator? Gewesen. Meine Güte. All diese ausgestopften Tiere. Ein Hermelin mit Winterfell. Ganz in Weiß. Und dort, ist das nicht ein Würgefalke? Selten. Selten in unseren Breiten. Ja. Die Waldohreule, der Raufußbussard und natürlich Eichelheer, Kleiber, Kiebitz. Und da hinten sogar Exoten. Der Rosenkakadu und... Oh. Der Gelbbrustara. Den halten Sie sich natürlich lebendig, hm? Spricht er? Nicht so viel wie Sie. Sie verzeihen, ne? Ich verstehe ein wenig davon. Ja, das merke ich. Liebhaberei. Sie haben ja Schätze. Ach, das ist nur ein kleiner Teil. Früher war das sehr viel mehr. Früher? Ja, ich habe für Museen Tiere präpariert. Und jetzt? Jetzt nicht mehr. Verstehe. Früher da hatte bald jeder kleinere Ort sein Heimatmuseum. Die waren stolz auf ausgestopfte Exemplare der Tierwelt. Da ging dann der Dorflehrer mit seinen Schülern hin. Das war lebendiger Biologieunterricht. Aber heute... Heute? Heute haben wir das Fernsehen. Ja. Verstehen Sie mich nicht falsch. Die Zeit der Heimatmuseen ist vorbei. Diese ganze einmalige Welt der Tiere jetzt lebendig. In ihrer bewegten Umwelt. In raffinierten Aufnahmen, Kameraeinstellungen. Durchaus faszinierend. Ja. Hier sind nur Reste meiner früheren Tätigkeit, totes Material. Wir sind alle tot hier, wir sind alle Gespenster. Sie arbeiten nicht mehr? Und doch, Puppen. Ich stelle Puppen her. Ja, ich sehe, da hat eine ganze Reihe auf dem Regal. Ja, niedlich. Ne? Sagen Sie, Frau Emma Marbrecht. Die Verrückte. Sie glauben, dass sie verrückt ist? Und nicht nur sie. Ja, wer denn noch? Na, alle Überlebenden. Das klingt ja an der ganzen Sammlung. Moira Marawaka und ich. Ja. Sie halten sich auch für verrückt? Natürlich. Das sind drei. Hm? Mehr gibt es hier nicht. Gesammelte 224 Jahre. Wie? Moira ist 81, Emma 78 und ich bin der Benjamin, 65 Jahre. Ein fröhliches Trio, wie es scheint. Obwohl, ziemlich einsam hier draußen. Ja, eigentlich ist es ja auch nur ein Vorwerk vom Dorf da drüben. Ein Bauernhof mit Schuppen. Von der Bauernfamilie ist nur das Kreuzchen übrig geblieben. Das Kreuzchen? Emma Marbrecht, ja. Wir nennen sie das Kreuzchen. Hören Sie? Kaum erwähne ich das Kreuzchen, wird mein Papagei ganz wild. Sie ahmt den Kreuzchenruf täuschend echt nach. Und das ärgert meinen Papagei. Sag mal, schönen guten Tag, den Herren dort. Guten Tag. Guten Tag. Na, wird's bald? Guten Tag. Guten Tag. Er will nicht. Ach, Sie, Clementine. Es ist verschüchtert, ist auch kein Wunder, nie Besuch. Nur vom Kreuzchen. Ach, die kommt doch nie herein. Die hat doch Angst, ärgert uns bloß. Dabei habe ich ihr schon 12 Puppen geschenkt. Die ist verrückt nach Puppen. Wann kann ich sie mal sprechen? Sprechen? Versuchen Sie mal, mit ihr zu sprechen. Aber lernen Sie vorher, wie ein Kreuzchen zu schreien. Wie ein Kreuzchen? Ja. Das ist nicht schwer. Sind Sie verrückt geworden? Unterlassen Sie das, ja? Sofort. Noch sterbe ich nicht. Noch nicht. Und Moira auch nicht. Sie wird über 90 Jahre alt. Über 90. Und der Ruf, der gilt nur nachts, nicht am Tag. Wer sind Sie denn überhaupt? Was wollen Sie hier? Spionieren wollen Sie hier, was? Nur spionieren? Raus hier! Raus! Raus! Wir können hier keine Spione gebrauchen. Raus! Raus! Feuer! Ja, was soll das sein? Mein Bericht betreffs Emma Marbrecht, der verrückten Anruferin. Betreffs? Aha. Hätte ein mündlicher Rapport nicht genügt? Ich verkehre mit Ihnen nur mehr auf dem Dienstweg. Was, Sie verkehren? Aha. Dann sparen Sie mir jetzt noch einen Punkt. Lassen wir die Ironie in der Schublade. Was war los? Wenn Sie einen Blick in meinen Bericht... Also gut. Mir würde es Ihre Auffassung des Dienstweges wesentlich beeinträchtigen, wenn Sie mir dort aus dem Automaten einen Kaffee ziehen und auf dem Wege die Musik ausmachen? Mit Milch und Zucker? Schwarz, wie immer. Sauber, Balsen, sauber. Das ist ja alles etwas merkwürdig. Ein Präparator für Heimatmuseen, zwei alte Damen mit sonderbaren Namen, ein seltener südamerikanischer Papagei, eine Reihe von Puppen. Ja, aber, sag mal, und was? Danke. Und was hat das mit diesem Käuzchen auf sich? Weshalb war der Kerl so erregt? Mach, ein uralter Aberglaube. Wenn das Käuzchen ruft, stirbt ein Mensch. Also offensichtlich sind sie alle verrückt da draußen. Der Kerl war hoch erregt. Meinte noch, sie könnten keine Spione gebrauchen da draußen. Industriespionage? Hm? Abkupfern neuer Modelle, was? Ich bekomme Lust, mir das mal anzuschauen. Vielleicht bringt es nichts. Vielleicht eine Puppe für mein einsames Bett. Ein ganz neues Modell. Moira, meinst du nicht, ich sollte mal einen modernen Plattenspieler besorgen? Dieses alte Grammophon, das kratzt und rauscht. Von Musik hört man doch gar nicht. Ich höre sie. Ich höre sie immer. Selbst wenn unser Grammophon gar nicht spielt. Diese Melodie, erinnerst du dich nicht? Das ist unsere Melodie. Wir haben sie in Caracas gehört, wir haben sie im Urwald gehört. Wir haben das Gerät mitgeschleppt. Es ist uns als einziges geblieben, als einzige, der einzige unschuldige Gegenstand von... Quäl dich nicht. Ich quäl mich nicht mehr. Weißt du, Benito, dass es einen Zustand gibt, wo die Rache kalt geworden ist? Sie ist kalt geworden. Das ist die wahre Rache. Es ist uns doch alles aus den Händen geglitten. Das Ganze hat doch nichts mehr mit Rache zu tun. Ach, die anderen unglückliches Pack, aber der eine. Es sind mehr als 40 Jahre. Der eine, der letzte. Wir wissen ja gar nicht, wo er steckt. Deshalb müssen wir wieder nach Südamerika. Wir werden ihn finden. Wo? Wo? Wo? Venezuela, Brasilien, Ecuador, Südamerika ist riesig. Und am Orinoco, am Marahuaca... Sei still! Da wird er sich sicher nicht mehr herumtreiben. Außerdem, er ist alt. Er ist inzwischen alt. Er ist über 70. Du würdest ihn doch gar nicht mehr erkennen. Ich würde sein Gesicht unter Tausenden erkennen. Dieses Gesicht so dicht über mir. Ist das der Einkäufer? Aber er ist gar nicht auf heute bestellt. Du bist ja auch noch gar nicht fertig. Wie kann das denn sein? Emma ist doch im Wald. Und Vertreter kommen sowieso nicht hier heraus. Die Post war bereits da. Na, so geh schon. Wie es auch sei, abwimmeln. Was wollen Sie? Guten Tag. Aber verzeihen Sie. Kriminalpolizei, dürfen wir Sie einen Augenblick stören? Bläuler. Das ist Balsen, Herr Balsen, mein Assistent. Die gute alte Kripo. Und natürlich verkleidet in Trenchcoat und zerknautschten Hut. Wie im Film. Weisen Sie sich bitte aus. Selbstverständlich. Ja, bitte. Gut. Setzen Sie sich. Ich kann Ihnen keinen Kaffee anbieten. Unsere Kaffeemaschine ist kaputt. Eine Kirsch. Danke, danke. Benito, schenk mir einen ein. Ich trinke ihn regelmäßig zur Verdauung. Wir wollten eigentlich Frau Emma Marbrecht sprechen. Oh, das kleine, hasenschartige Ungeheuer. Moira. Wir wissen, dass sie Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken. Schwierigkeiten? Sie ist gelinde gesagt verrückt, seit ihr Mann, Gott hab ihn selig, in die Häckselmaschine gekommen ist. Sie krächzt, ächzt und stöhnt ein armes Frauenzimmer. Kann weder lesen noch schreiben. Sie ist im Wald Pilze zusammen. Und im Mai? Ja. Gibt es doch gar keine Pilze. Mai-Ritterlinge. So. Essbar? Ja. Prost, meine Herren. Ja. Dann, wann meinen Sie, könnten wir Frau Marbrecht antreffen? Um was geht's denn? Nur, sie hat uns angerufen. Offensichtlich eine ganz arme Frau, wie Sie schon sagten. Es ist völlig ungewiss, wann sie zurückkommt. Aha. Gut. Verzeihen Sie nochmals die Störung, sie wird sich sicher wieder melden. Sollen wir irgendwas ausrichten? Nein, nein, nein, danke. Danke. Keine Ursache. Oh. Fantastische Sammlung. Mein Kollege Balsen hier war seinerzeit ganz entzückt über die ausgestopften Exemplare der seltenen Tierwelt, die Herr... Benito, sagen Sie ruhig Benito. Es ist schon lange sein Name, seit wir uns in Südamerika kennengelernt haben. Spanier? Nein, geboren in Gelsenkirchen, nicht wahr, Benito? Masken, Trommeln, Schnitzereien, alles Südamerika. Ja, wir waren lange in Südamerika. Was ist das für ein Riesenkopf? Oh, er ist noch recht klein für seine Verhältnisse. Geradezu geschrumpft. Meurer. Die Nachbildung eines Kolossalkopfes der olmekischen Kultur. Aha. Sie haben keine Ahnung, nicht wahr? Die Olmeken sind ein mittelamerikanischer Indianerstamm. Sie sind bald nach der spanischen Eroberung ausgestorben. Sie schufen aus Stein kolossale Köpfe, bis zu 4 Meter hoch. Sieht irgendwie drohend aus, ne? Oh nein, die Ethnologen haben diese Köpfe Babyfaces genannt. Babyfaces. Babyfaces. Und das 4 Meter hoch. Und dieser Kopf dient Ihnen wohl als Vorlage für Puppenmodelle. Wie? Als Vorlage für was? Ja, ja, ich modelliere. Als Vorlage dient mir... So wie für Käthe Kruse zum Beispiel seinerzeit ihr jüngster Sohn das Modell für ihre Puppen war. Ja, ja, als Vorlage dient mir also als Modell dieser Kopf. So ähnlich, so... Was so. Für ein Modell? Ach, so, das Modell. Ja, für die Puppen. Meine Herren, ich glaube, es ist Zeit. Sie wollten doch eigentlich Emma Marbrecht sprechen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann sie zurück ist. Aus den Pilzen. Ja, aus den Pilzen. Weshalb sagten Sie, wollten Sie sie sprechen? Sagte ich etwas? Na, es geht um abgeschnittene Köpfe. Um was? Um... Oh, das ist entsetzlich. Ist ja ekelerregend. Was geht denn dieser Frau vor? Ich hoffe, Sie glauben mir nicht. Wir kennen sie noch gar nicht. Also nur ihre Stimme vom Telefon. Da machte sie einen ganz vernünftigen Eindruck, nicht, Balsen? Mhm. Also ein wenig beschränkt, Schwierigkeiten sich auszudrücken, aber vernünftig. Vernünftig? Diese Frau gehört in eine Zwangsjacke, in eine Anstalt. Ja, deshalb sind wir ja hier. Beurteilen können wir das natürlich nicht. Das kann nur ein Psychiater, nicht wahr? Aber Sie verstehen, wir mussten dem einmal nachgehen. Ich danke Ihnen. Ja, ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben. Wie war doch Ihr Name? Bläuler. Kommissar Bläuler. Ja. Habe ich nicht von Ihnen meinem Radio gehört? Irgend so ein mysteriöser Fall? Ja, kann sein. Sagen Sie, sind Sie das auf dieser Fotografie an der Wand mit dem jungen Mann? Haben Sie mich erkannt? Aller Achtung, ja, das bin ich. Damals war ich jung. Und Benito noch fast, wie sagt man heute, ein Teenager. Mitten im Urwald. Ja, am Oberlauf des Orinoco. Wissen Sie, wann das Quellgebiet des Orinoco entdeckt worden ist? Nein. Aber Sie kennen den Orinoco. Der drittgrößte Strom in Südamerika, 2000 Kilometer lang, Mündungsdelta in Venezuela. Keks, das wandelnde Lexikon. Bitte? Nun, die Quelle ist entdeckt worden. Stellen Sie sich vor, das ist alles unwegsamer Urwald. Alexander von Humboldt im vorigen Jahrhundert. Der hat ihn befahren. Aber die Quelle, das Quellgebiet, ist entdeckt worden 1951. Allerhand, so spät erst. Sie müssen jetzt wirklich gehen, Frau Leisegang wird... Ich meine, Moira, Sie ermüden die alte Dame. Ich hatte nicht den Eindruck. Ich bitte um Entschuldigung. Benito, geleite die Herren hinaus. Bitte. Ach, Herr Benito. Ja? Würde es Ihnen etwas ausmachen? Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ja, ich habe eine Enkelin. Was? Sie ist verrückt nach Puppen, die Kleine. Also, haben Sie vielleicht eine Puppe für sich? Bezahle sie Ihnen. Aber selbstverständlich, geben Sie mir Ihre Adresse. Also, Sie haben keine vorrätig? Oh doch, ich hole eine aus der Werkstatt. Eine mit Schlafaugen. Ah, ich hätte lieber eine von Ihren eigenen Modellen. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Wir haben keine vorrätig. Oh. Wo bekomme ich sie? Tja, wir vertreiben sie nur über private Käufer. Sie sind ziemlich teuer. Alles Originale, Sie verstehen. Ah, ja, ich verstehe. Ich danke Ihnen, Benito. Meine Karte. Danke. Rufen Sie mich doch einmal an. Ja. Kommen Sie, Balsen, Sie Scherzkeks. Ah, Beniamino Gini, nicht wahr, Balsen? Ja, eine Aufnahme von 1935, wenn ich nicht irre. Warum sind Sie eigentlich nicht zur Oper gegangen? Ganz einfach, ich kann nicht singen. Na und? Und, sind Sie schon zu einem Ergebnis gekommen? Einem vorläufigen? Was ist dir denn aufgefallen, falls dir etwas aufgefallen ist? Sie haben doch gar keine Enkelin. Schlauberger. Und welche Schlüsse ziehst du daraus? Es geht Ihnen um die Puppen. Allerdings. Na mal weiter. Punkt 1. Südamerika-Erinnerungen. Trommeln, Schnitzereien, Fotos. Sie sind also in Südamerika gewesen. Mindestens einmal. Und wohl für längere Zeit. Hat die alte Dame ja gesagt. Weiter. Punkt 2. Wie heißen diese Leute eigentlich? Es war kein Namensschild an der Tür. Einmal hat sich dieser sogenannte Benito, von ihm wissen wir auch gar keinen richtigen Namen, also einmal hat sich dieser Benito fast versprochen. Er fing an mit Frau Leisegang, sonst nannte er sie Moira. Ein komischer Name übrigens. Und dieser Benito soll aus Gelsenkirchen stammen. Weiter. Bei meinem ersten Besuch erwähnte dieser Benito noch einen Nachnamen für die alte Dame, sowas wie Maracuja oder Marahuja, Marahuca oder so ähnlich. Also wohl irgendetwas Spanisches. Aber sollte die alte Dame Spanierin sein, so spricht sie jedenfalls fehlerfrei Deutsch. Weiter. Punkt 3. Ja, nur lass mal die Punkte weg, ich bin ja nicht blöd. Vorläufige Eindrücke. Wer ist Emma Marbrecht? Warum trifft man sie nie an? Noch was? Natürlich, dieser riesige Kopf von diesem ausgestorbenen Indianerstamm. Olmeken. Verrückt. Sich sowas ins Zimmer zu stellen. Na, das hat ja einen bestimmten Grund, sagt dieser Benito. Na, richtig. Als Vorlage für die Puppenmodelle. Gigantisch, was? Dieser Kerl, der muss extrem kurzsichtig sein. Sondern du hast doch seinerzeit ein Regal mit Puppen gesehen, in dieser Werkstatt. Naja, billige Serienprodukte. Diese großen, dicken Schlafaugenpuppen, so mit Kunststoffhaaren. Ja, aber ihre eigenen Puppen. Die gehen wohl weg wie warme Semmeln. Puppen sind Mode. Für schöne, einmalige Modelle zahlen Sammler Tausende von Mark. Ja, selbst wenn. Also ein riesiger Indianerkopf als Modell. Gut. Na gut. Wo aber sind die Entwürfe? Zwischenlösungen, Zeichnungen, Versuche. Ja, Puppenköpfe aus Gips, Plastilin, Modelliermasse, was weiß ich. Man schnitzelt doch nicht einfach so los. Wo sind die Modelle für das endgültige Produkt? Ja, von diesem hat man doch Muster, Vorzeigeexemplare, Junge, Mädchen, verschieden gekleidet. Hast du da irgendetwas gesehen, damals, heute? Nein. Du meinst... Ich meine gar nichts. Es kommt mir nur Spanisch vor. Südamerikanisch. Leula? Ja. Ja. Ich komme sofort. Kommen Sie, Balzen. Die Witwe Emma Marbrecht ist ermordet worden. Nichts. Nichts. Sie haben ihn nicht gefunden. Ich meine den Kopf. Der Suchtrupp. Wo versteckt man einen Menschenkopf auf die Schnelle? Es muss ein sehr gutes Versteck sein. Entweder eins, das man ohne Hast gefunden hat, oder eins, das man von Anfang an kennt. Ja, man läuft doch nicht kilometerweit, um einen Schädel irgendwo zu verbuddeln. Ja, besonders nicht, wenn man in Eile ist. Ich muss mir vorwerfen, dass ich die alte Frau mit ihren Träumen nicht ernst genommen habe. Man konnte ja nicht ahnen. Es ist scheußlich. Ja. Warum hat man ihr nur den Kopf ab... Ich verstehe es nicht. Na, es gibt merkwürdige und abartige Verbrechen. Das ist scheußlich. Dies ist Ihr erster Fall in dieser Art. Glauben Sie mir, mir ist das erste Mal auch schlecht geworden. Scheußlich. Ja, und drüben? Das Haus dieser beiden verrückten Alten? Sie sind ausgeflogen. Müssen in aller Eile das Notwendigste zusammengepackt haben und ja, sind verschwunden. Reifenspuren eines schweren Automobils. Und ein Schuppen? Nicht? Werkzeug und Gerät offensichtlich vollständig. Die Dinge scheinen wirklich zum Präparieren von Tieren zu dienen. Wir ziehen da aber noch einen Fachmann hinzu. Ah ja, das Bild haben Sie mitgenommen. Welches Bild? Die Fotografie, die die beiden im Urwald zeigt. Also. Den Kopf natürlich nicht. Ja, das wissen wir ja nun. Ich meine den Olmekenkopf. Ja, Ihren Kopf müssen wir finden. Den der armen Emma Mabrech. Warum bloß? Die Frau hat doch niemandem was getan. Höchstens diesen Papagei geärgert. Ist der wenigstens noch da? Ja. Übergeben Sie ihn einem Zoo. Dann das Übliche. Personenbeschreibung in alle Dienststellen, plus Bahnhöfe, Flughäfen und so weiter. Sie wissen schon. Und die Puppen? Was für Puppen? Dieser Ramsch? Ja, da ist nämlich noch was. Was denn? Im Haus der Emma Mabrecht, in ihrem Schlafzimmer, befinden sich ebenfalls Puppen. Alle derselben Machart, wie in dem Schuppen. Aha. Diese großen Schlafaugenpuppen. 12 an der Zahl. Wir werden das untersuchen. Was ist denn da in dem alten Rucksack? Kekse? Pilze. Frisch gesammelte Pilze. Mai-Ritterlinge. Richtig. In diesem Fall haben die beiden verrückten Alten die Wahrheit gesagt. Emma war wirklich zum Pilzesuchen im Wald. Morgen war es. Wollen Sie nicht lieber guten Abend sagen? Ich wollte gerade Schluss machen. So. Ich war krank. Hat man Sie nicht angerufen? Nein. Wirtschaft. Ich frage mich, warum Sie überhaupt noch gekommen sind. Um dich zu einem kleinen Ausflug einzuladen. Aber gibt's was Neues? Ja. Wir haben die Namen der beiden Alten. Aha. Ein pensionierter Lehrer, der seinerzeit ein kleines Heimatmuseum in der Gegend eingerichtet hat, erinnerte sich an einen Helmut zu dem Brink. Präparator und Vogelkundler. Er hat ein Wiesel, Steinkauz, Eichelhäher, Brachvogel, Kleiber, Kiebitz und mehrere Meisen für die Sammlung ausgestopft. In dieser Reihenfolge. Phänomenal, dieses Gedächtnis. Es kommt noch besser. Sie erinnern sich an das Foto, das die beiden in jungen Jahren im Urwald zeigt. Ja. Und sie erinnern sich weiterhin an eine kleine Bemerkung, die diese Moira während unseres damaligen Gespräches gemacht hat, dass die Quelle des Orinoco erst 1951 entdeckt worden ist. Allerdings. Ich habe mit dem hiesigen Völkerkundemuseum telefoniert. Das Quellgebiet des Orinoco ist tatsächlich erst 1951 ausgemacht worden. Es gab allerdings eine frühere Expedition. Ja und? 1950. Es waren nur wenige Teilnehmer. Darunter Roland Leisegang, ein bekannter Ethnologe, seine Frau Hedwig, Helmut zu dem Brink und 3 weitere. Man wollte die prähistorischen Indianerstämme in den unwegsamen Urwäldern des Orinoco erforschen. Die Expedition nahm ein tragisches Ende. Sie wurde von einem Trupp Goldsucher unweit des Berges Marahuaca überfallen. Man ermordete die Männer und vergewaltigte die Frau. Nur ein ganz junger Mann blieb von dem Gemetzel verschont. Er hatte gerade im Urwald Kleintiere gejagt, um sie zu präparieren. Alle Achtung, Balsen. Ah, mein Kopf dröhnt. Von meinen Ausführungen? Auch. Also, da haben wir Helmut zu dem Brink und Hedwig Leisegang, Benito und Moira. Marahuaca. Das ist ein heiliger Berg der Indios, wie ich in Erfahrung bringen konnte. In den Sagen der Indios residiert dort eine Art Todesgöttin. Wissen Sie, was Moira dort in der griechischen Mythologie für eine Bedeutung hat? Sie hören doch Opern. Es ist die Schicksalsgöttin. Bei Homer ist es die starke, schwer zu ertragende, Vernichtung spinnende Göttin. Moira, wollte sie jemand vernichten? Rache üben? Für die Vergewaltigung. Das wäre verständlich. Aber was hat Emma Mabrich damit zu tun? Und die Puppen? Ich habe auch versucht, einige Sammler zu kontaktieren, nach besonderen handgefertigten Puppen zu fragen. Nichts. Nichts, was darauf schließen ließe, dass Sie Puppen verkauft haben. Ja, dann haben Sie überhaupt welche hergestellt? Dieser Benito behauptete es. Und das Werkzeug könnte dazu gedient haben. Durchaus möglich. Das ist durchaus möglich. Dennoch schien die alte Dame zunächst nicht zu verstehen, als ich von einem Modell für die Puppenherstellung sprach. Von einem Modell. Na, was bedeuten die anderen Puppen dort, die mit den Schlafaugen? Kommen Sie, Waisen, unser Ausflug. Ich muss mir etwas anschauen. Hm? Etwas genauer anschauen. Ja, was? Ja, es ist nur ein Versuch. Etwas ganz Abseitiges. Kommen Sie. Einsam. Wie ausgestorben. Ja. In der Dunkelheit geradezu gespenstisch. Hören Sie? Ja. Das ist ein echtes Kreuzchen. Bist du etwa abergläubisch? Gib mir das Werkzeug. Aber die Tür ist versiegelt. Ich bin dienstlich hier. Naja. Gib mir den Hammer. Aber das dürfen wir nicht. Das geht nicht. Das ist Kulturschande. Ja, wenn es ein Original wäre, aber es ist eine Nachbildung, eine geschrumpfte. So sagte doch Moira Marahuaca. Nein! Nein! Was ist das? Das Klo ist auf dem Flur, rechts vom Eingang. Entschuldigung, aber... Ist sie das? Ich nehme es an. Ja, da ist noch etwas. Nein, schau nicht gleich hin. Es geht schon. Was ist es? Puppenköpfe. Puppenköpfe? Na, keine gewöhnlichen, wie auf dem Regal im Schuppen oder im Schlafzimmer von Emma. Lassen Sie mich sehen. Mein Gott. Schrumpfköpfe. Moira. Die Göttin der Vernichtung. Mario Lopez, Pepe Murillo, Orfeo Cristobal, Roger Morris, Ignacio Ramirez. Oh, was ist das denn? Hm? Eine Indio-Gruppe. Man hört sie inzwischen in jeder Fußgängerzone. Ach, das noch. Kann man sie nicht irgendwie... Dann geben Sie ihnen einen 50er und bitten Sie 500 Meter weiter entfernt zu spielen. Schließen Sie das Fenster. Es sind schon wieder 28 Grad. Ja, eben, schließen Sie das Fenster. Ja. Ich bitte das nicht als fremdenfeindliche Äußerung zu verstehen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, das waren die Namen der Opfer. Offenbar die Bande der Goldsucher. Zwei hat die Polizei von Venezuela bestätigt. Sie betrieben in Caracas ein Bordell. Die anderen? Von ihnen haben wir nur die Köpfe. Sauber beschriftet. Außerdem ein weiterer Name. Ramon Roroa. Dahinter ein Kreuz. Möglicherweise der Anführer und der Letzte auf der Liste. Die Liste befand sich in einem Band über südamerikanische Vogelarten. Mhm. Helmut zu dem Brink alias Benito hat das Präparieren von menschlichen Schädeln zu Schrumpfköpfen wie es bei manchen kriegerischen Indianerstämmen des südamerikanischen Urwalds Brauch war, sozusagen vor Ort gelernt. Ja, und Hedwig Leisegang alias Moira brachte ihn dazu, das Instrument ihrer Rache zu sein. Sie haben die Mitglieder der Bande ausfindig gemacht und getötet. Wie? Tja. Wir werden es wohl kaum in Erfahrung bringen. Jedenfalls hat Benito die Köpfe abgetrennt und wie eine Trophäe präpariert. Schrumpfköpfe im Olmekenkopf versteckt. Ich habe dir noch etwas nicht berichtet, Balsen. Es kam ein Anruf, als du am Suchcomputer warst. Caracas, die Kollegen aus Venezuela. In einem kleinen Hotel in Caracas fand sich die Leiche einer alten Frau. Mord? Nein, sie war offenbar ganz friedlich gestorben. Und neben ihr ein älterer Mann mit deutschem Pass. Der Pass war übrigens gefälscht. Er hat versucht, sich die Kehle durchzuschneiden. Benito und Moira. Ich weiß es nicht. Ich habe die Sache zur Feststellung der Personalien einem anderen Ressort übergeben. Möglicherweise wird sich ihre Identität nie mehr eindeutig feststellen lassen. Denn der Mann ist wahnsinnig und er wird nie mehr sprechen können. Emma Marbrecht, das Kreuzchen. Du musst das alles gewusst haben. Eine bedauernswerte Frau. Wohl fast debil. Ihr Schweigen wurde, denke ich, mit Puppen erkauft, die sie liebte. Ganz gewöhnliche Puppen, die Augen zumachen können. Warum hat dieser Benito sie dann ermordet? Als wir kamen, muss er die Nerven verloren haben. Die Polizei. Und Emma die einzige Zeugin. Gehen wir? Wohin? In die Bar gegenüber. Jetzt? Während der Dienstzeit? Na jetzt. Oder brauchst du keinen Schnaps? Doch. Und der Bericht? Später, Balsen, später, es eilt nicht. Wahrscheinlich landet er sowieso nur in einer geheimen Asservatenkammer der Polizei. Zusammen mit den Köpfen. Groß wie eine Kinderfaust. In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir als Ursendung Das Puppenhaus, Hörspiel von Eike Gallwitz. Die Rollen und ihre Sprecher waren Moira Marowaka, Hanna Burgwitz, Benito Heinz Schimmelpfennig, Kommissar Bleuler, Peter Rühring, Balsen, sein Assistent, Mark Oliver Bögel, Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.